Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ja, Mittwochnacht, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111. Und der Erste, der mich angerufen hat und durchgekommen ist und jetzt hier zugeschaltet ist, das ist Alex. Und Alex ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Alex. Warum rufst du an? Ich rufe nochmal wegen dem Thema an, Zwänge und Rituale, das du gestern hattest. Das wir gestern hatten, genau. Ja, genau. Und ich wollte mit dir kurz darüber reden. Ich hatte früher, als ich so 12 war, Zwangshandlungen, sehr starke, teilweise auch Rituale. Ich denke mir auch, wie deine erste Anruferin gestern, dass das durch den Tod meines Vaters kam mit 10 Jahren, der ist ganz plötzlich an einem Motorradunfall gestorben. Und das fing ganz plötzlich an. Von einer Sekunde zur anderen hatte ich Depressionen und dann fing es an, dass ich Sachen machen musste, auch wiederholt machen musste. Was denn zum Beispiel? Ja, wenn ich durch die Türschwelle zum Beispiel gegangen bin, dann musste das perfekt sein. Durfte ich an nichts Böses denken, sonst dachte ich, das passiert. Da musste ich mal zurückgehen, nochmal anders denken und dann wieder durchgehen und an was Gutes denken, damit das nicht passiert. Ich wusste, dass das Blödsinn ist, aber trotzdem hatte man sonst diese... Also immer unter der Türschwelle musstest du was Gutes denken? Ja, so gesehen. Oder auch mit Lichtschalter und Fernseher, diese ganzen Sachen. Ich musste immer den exakten Weg von der Schule nach Hause gehen. Ich sag mal so, ich habe mal erlebt, wie was Tolles passiert ist, wo ein Bekannter mitgekommen ist und da bin ich einen bestimmten Weg gegangen. Und dann bin ich diesen Weg immer gegangen, weil ich sonst dachte, dass es sonst schlecht würde gehen oder sonst was und immer den exakten Weg. Da warst du 12 Jahre alt. Ungefähr, ja. Jetzt bist du 18 Jahre alt. Hat sich das bis heute verflüchtigt oder hast du es heute immer noch sowas? Also, so gut wie weg, doch. Ist so gut wie weg. Ich hatte auch eine Therapie gemacht bei einem Psychologen, das empfehle ich auch jedem. Bis ich auch erstmal in der Haustür drin war, das war auch, das hat ewig gedauert. Ich war manchmal wirklich 20 Minuten beschäftigt, rein, raus, Tür auf, Tür zu, weil irgendwie entweder das musste sich richtig anfühlen, einfach so die Tür zu öffnen. Und wenn man dann besonders an was Bestimmtes denken will, an was Positives, um dann durch die Tür zu gehen, das ist dann erst recht schwer, weil alle daran zu denken. Und das klingt immer... im ersten Moment so lustig oder so ein bisschen kurios, jetzt dass man darüber lacht. Ja, aber es ist ja dann, in der Situation war es ja nun sehr ernst und vor allen Dingen die Ursache war sehr ernst, ne? Nämlich, dass du sagst, weil du deinen Vater verloren hast. Was war denn das, kannst du dich noch an, mit der Türschwelle ist natürlich schon ziemlich krass, wenn du sagst, ich bin mehrfach versucht gewesen, immer in die Tür reinzugehen. Kannst du noch ein Beispiel nennen? Noch ein Beispiel, wo ich mich ungefähr eine halbe Stunde auf der Toilette verewigt hatte und immer aufstehen musste und mich wieder hinsetzen musste. Auch das Gleiche. Und es hat aber angefangen mit den Zwängen, dass ich mich nicht von Sachen trennen konnte. Deswegen denke ich mir, dass das was mit meinem Vater zu tun hatte. Das waren Sachen, die man mal wegwirft. Nichts Stinkendes, keine Essensreste, um Himmels Willen. Sowas wie so Plastik, so eine Ketchupflasche oder sowas. Konnte ich anfangs mich nicht von trennen. Und dann habe ich das teilweise gebunkert, aber nicht ewig, also eine Zeit lang habe ich das weggeworfen, das ging dann weg und dann fing das mit den anderen Zwängen an. Du warst in psychologischer Betreuung und dadurch hast du das hast es geschafft, das zu überwinden. Also ob das jetzt auch durch die Betreuung war oder von mir alleine ich das irgendwie geschafft war, weiß ich nicht, aber ich denke mir mal, dass es auch Hilfe war, halt, der Psychologe. Also, noch ein kleiner Nachklapp zur gestrigen Sendung, Zwänge und Rituale. Das war der Alex, danke für deinen Anruf und schön, dass es dir wieder gut geht und besser geht. Danke, darf ich mal ganz kurz eine Person grüßen? Ja, bitte, ganz kurz. Okay, und einen riesengroßen Fan von dir, nämlich den Ricardo. Okay. Ich schließe mich an. Tschüss, Alex. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Freie Themennacht heute, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal, über welches Thema. Katja zum Beispiel ist da. Katja ist 29 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Katja. Mein Thema ist Abtreibung, ja oder nein? Ich habe morgen früh um 10.30 Uhr einen Termin zur Abtreibung und weiß eigentlich nicht, ob ich hingehen soll oder nicht. Das weißt du heute Abend nicht? Nein, immer noch nicht. Nein, ich habe eine 6-jährige Tochter, habe die durch eigentlich durch schweren Umständen nur bekommen. Also schweren Umständen. Schweren Umständen, mhm, Hormontherapie, ja, und. Ja. Und bin jetzt alleinerziehend und kann mir eigentlich vom finanziellen her und auch vom seelischen her überhaupt gar kein Kind auch nicht erlauben. Mhm. Bin aber jetzt schwanger geworden. Mhm. Und du bist alleinerziehend? Mhm. Ja. Hab auch einen Freund gehabt, ja, der weiß darüber Bescheid und sagt zu mir, dass das so richtig hält. Mhm. Also er möchte damit nichts zu tun haben. Mhm. Eigentlich war es dir klar, dass du kein Kind haben wolltest? Nicht unter den Umständen. Also nicht unter Umständen. Warum habt ihr nicht richtig verhütet? Weil es, wie gesagt, wirklich ein Tropikind ist. Es ist wirklich ein Tropikind. Ein was? Ein Tropi? Ein Tropikind, ja. Ein Trotzpillekind. Ach so. Mhm. Mhm. Und, ja, warum? Ist halt passiert, darum kann ich nichts so daran ändern jetzt. Jetzt hast du morgen einen Termin, mhm, und hast auch die entsprechenden Beratungen schon hinter die dir. Hab ich hinter mir, wie war das für dich, in so einer Beratung zu sein? Wie geht es dazu? Wie geht es dazu? Die fragen dich ja natürlich um die wie man halt die, ja, wie es halt aussieht auch an jemanden, ob man das Kind vielleicht doch lieber haben möchte, ob man es nicht schaffen würde. Und wie halt ja auch die finanziellen Seiten sind. Mhm. Natürlich, man wird natürlich unterstützt in jeglicher Art und Weise, aber ja. Aber man hat ja nicht versucht, noch Einfluss auf dich zu nehmen? Natürlich, die haben natürlich gesagt, ja, man schafft das auch heutzutage. Natürlich, also ja, dass man es behält, auf jeden Fall, ja, eher, als ja, dass man es natürlich wegmacht. Mhm. Und daher, für mich war halt das Beratungsgespräch noch schlimmer. Eigentlich hat es dadurch noch schlimmer gemacht. Mhm. Wann war das? Es war vor 14 Tagen. Vor 14 Tagen. Mhm. Und bist du seit dieser Zeit schwankend? Hin und her? Zwiespalt, ja. Meine Tochter möchte zum Beispiel ein Geschwisterchen auch haben. Mhm. Das ist zum Beispiel auch so ein Thema, wo ich sage, ja, den Wunsch möchte ich ihr auch erfüllen. Mhm. So ein Baby ist dann natürlich was Schönes, aber alleine? Bist du auch berufstätig im Moment? Nein. Mhm. Das ist ja was spricht außer, dass dein Kind ein Geschwisterchen haben möchte, so für dich, was so deine Emotionen anbelangt, dafür? Ich bin normalerweise eine Frau gegen Abtreibung. Mhm. Wenn es nicht unbedingt aus einer Vergewaltigung herstammt, oder? Mhm. Mit der Begründung? Ist ein Leben, ne? Mhm. Aber was soll ich damit? Ich meine, im Prinzip, ich bin alleine. Mhm. Vielleicht schaffe ich es überhaupt nicht und dann? Mhm. Also die Gegenseite ist wirklich wirklich die materielle, ich unterstreiche das nochmal, du hast es schon gerade gesagt, ich sage es nochmal, die materielle Überlegung. Ich krieg's nicht alleine durch, ich schaffe es nicht. Trotz Beihilfen und Unterstützung staatlicherseits und so weiter. Richtig. Sagst du auch, es ist mir auch zu viel von der Belastung her? Natürlich, ich bin froh, dass meine Große jetzt schon so groß ist und eine Schule ist und jetzt alleine und ich habe aber gehofft, dass er wenigstens dann, auch wenn er mit mir nicht mehr zusammengeht, zumindest sagt, ich bin dann trotzdem für dich da. Mhm. Er will davon nichts wissen. Mhm. Er hat zu dir gesagt, also jetzt ist der Vater. Ich brauche nicht mit ihm darüber rechnen, nichts mit ihm rechnen darüber. Mit. Mhm. Interessiert ihn nicht. Wie war denn der Kontakt zwischen dir und diesem Erzeuger des Kindes in den letzten Anderthalb Jahre zusammen. Wir waren anderthalb Jahre zusammen. Und dann habe ich mal gesagt zu ihm, entweder jetzt die Familie, also bevor ich halt schwanger war, entweder wir beide jetzt oder halt mal dein Single-Leben. Also er konnte sich nicht entscheiden zwischen Familie und Single-Leben. Ja. Und habe ich halt vor das Ultimatum gestellt und dann hat er sich damals für das Single-Leben entschieden, wollte mich dann aber irgendwann halt nach 4 Wochen zurück und dann hat man halt dann immer so, naja, hin und her, ging das dann ein Hin- und Her-Gedümpel nur. Mhm. Ja, und dann, klar, dann hat man natürlich auch sexuellen Kontakt und... Ja. Tja. Wie war denn der Kontakt in den letzten Wochen zwischen dir und ihm? Ja, weniger, eher weniger. Mhm. Ich wollte es mir auch eigentlich gar nicht sagen. Aber im Prinzip seid ihr ja noch zusammen, ne? Nee, eigentlich nicht mehr. Eigentlich nicht. Weswegen? Ja. Wegen dieser Geschichte jetzt? Wegen der Geschichte, ja. Mhm. Das heißt, du bist doch schon sehr enttäuscht, dass er dich da quasi so hängen lässt? Ja, und jetzt lässt er mich ja komplett hängen. Nicht mal als Freund ist er jetzt für mich da. Sondern... Jetzt lässt er mich komplett hängen, ne? Wie würde er denn eigentlich drauf sein und reagieren, wenn du gesagt hättest, oder wenn du sagen würdest, nein, ich behalte das Kind doch? Ja. Wie du ihn einschätzt, würde er denn doch, wenn das Kind dann da wäre, sich darum kümmern? Oder sagst du, der ist so cool drauf, das interessiert den gar nicht? Ja, ich denke mal, vielleicht Einfluss von seiner Familie her, würde er sich schon drum kümmern. Mhm. Aber er sagt jetzt halt so, und daher, ich weiß nicht. Und er sagt, ich soll das, weil ich bin ja nur alleine, sagt er, dann tu das, was du für richtig hältst. Also... könnte ich mir vorstellen, dass du außer auf der Beratungsstelle auch noch mit anderen Menschen darüber geredet hast, mit Freunden oder Freundinnen. Ist es so? Nein. Mit niemandem? Nein, du bist der Einzige, der das noch weiß. Neben ihm. Es gibt keine gute Freundin oder keine Eltern, mit denen du sprichst? Ich habe keinem erzählt. Ich habe es niemandem. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll, wenn ich da morgen früh hingehe. Ich weiß auch nicht, ob ich das auf die Reihe kriege. Und danach, wie fühle ich mich danach, wenn ich es gemacht habe? So wäre es vielleicht besser. Da halt noch ein Kind in der Welt sitzen, was vielleicht auch noch nicht mal eine Zukunft hat oder vielleicht doch eine gute Zukunft war. Ich habe eine gute Tochter jetzt, ein schlaues Kind, aber... Weißt du, Katja, wenn du so in dieser Art zwiegespalten bist, wie du es jetzt gerade mir hier rüberbringst, habe ich kein gutes Gefühl, was ich grundsätzlich nicht hätte, aber nur im besonderen Maße nicht habe, wenn du da morgen hingehst. Ich kann dich nur wirklich nicht beraten. Das ist für mich eine sehr schwierige Situation hier. Super schwer. Ich kann nicht sagen, hier, ja, geh morgen dahin, mach es, okay, Schluss aus, ist deine Entscheidung. Natürlich ist es deine Entscheidung. Und ich kann auch nicht sagen, geh auf keinen Fall dahin. Aber wenn... Du hast gerade sowas gesagt, das ist ja ein Leben, sagst du. Richtig, ich bin absolut gegen Abtreibung. Ich hatte eigentlich Frauen... Wenn ich manchmal die Talkshows da sehe, hat sich die Frauen, die durch die Gegend machen da und... So, das ist für mich zum Beispiel auch hier so ein Kriterium, ein Argument. Wenn du jetzt gesagt hättest, ich bin generell, bin ich so für Abtreibung. Ich hätte da, rein theoretisch, habe ich da keine großen Probleme mit. Dann ist das schon wieder eine andere Sache. Aber du sagst, ich bin absolut gegen Abtreibung. Ich bin eigentlich gegen Abtreibung. Aber die moralische Seite, mein Leben, das ich hier führe, ist eigentlich nicht gut wäre nicht gut für ein Kind. Ich habe es gerade geschafft mit meiner Tochter. Wir kommen gut über die Runden auch. Und wir haben unser Leben Nun bin ich nicht informiert. Das haben die Leute bei der Beratung genauer erklärt, welche Beihilfen und Unterstützung es gibt. Aber was ist das heutzutage? Was gibt es da an Unterstützung? Das ist natürlich nicht die Menge, ne? Aber meinst du nicht, dass man dann dennoch einen auch noch durchkriegt? Ja, eigentlich schon. Wo eins ist, sind dort zwei. Aber. Man muss natürlich immer überlegen, weil bei so einer großen Entscheidung, vor allen Dingen auch, wie wird es mir morgen gehen, wenn ich es mache? Das ist. Ne? Wie stehe ich morgen da? Was für ein Gefühl habe ich? Dann ist etwas geschehen, was das ist nicht wieder rückgängig zu machen. Das ist dann so. Wenn es weg ist, ist es weg. Ja. Und ich weiß nicht, das ist ja noch dazu, wenn ich genau wüsste, ich bin so stark innerlich, dass ich sagen würde, egal. Ne? Ich meine, da ist ja, klein ist es, winzig noch, aber schlägt halt, ne? Und das Herz schlägt halt, und das weiß man halt innerlich. Und mindestens so weit bin ich ja auch schon, dass man halt auf dem Ultraschall ja auch was sieht. Das ist ein Problem an der ganzen Geschichte, ne? Aber es gibt sicher Fälle, wo ich der Auffassung bin, wo man sagt, man sollte sich für die Abtreibung entscheiden. Dein Fall ist nicht, für meine Einschätzung ist, das ist nicht so ein Fall, wo man das sofort kategorisch sagen sollte. Ich bin absolut gegen Abtreibung, sagst du. Ja, eigentlich schon. Ich bin eigentlich da, ich kann Frauen nicht verstehen, die durch die Gegend vögeln auf gut Deutsch und anschließend weil es ein die Leben. Babys wegmachen, weil ich weiß halt, was es bedeutet, kein Kind zu bekommen. Ich habe 2 Jahre mich mit Hormonen voll gepumpt, damit ich überhaupt ein Kind kriege. Umso absurder eigentlich jetzt die Situation, ne? Und jetzt, wenn ich vor 6 Jahren das einfach so gekriegt hätte, wie ich jetzt schwanger geworden bin, wäre ich glücklich gewesen. Jetzt werde ich, wo ich es eigentlich nicht gebrauchen kann, werde ich einfach schwanger. Werde schwanger und ganz alleine ohne ärztliche Hilfe und Ich sage jetzt doch nochmal etwas, was ich vielleicht gar nicht jetzt so in der Situation sagen sollte oder sagen darf. Aber du hast mich ja jetzt angerufen und du bist ja interessiert auch an meinem Eindruck und auch an meiner Meinung, sonst müssen wir uns gar nicht unterhalten. Nee. Ich ringe jetzt wirklich mit den Worten, muss ich dir sagen. Nach dem, was du jetzt alles zu mir gesagt hast, glaube ich nicht, dass es richtig ist, für dich richtig ist, wenn du morgen dahin gehst. Ja, sowieso, wenn ich morgen dann nicht da brauche ich nicht mehr kommen. Also dann ist es vorbei. Der Termin ist, dann bin ich in der Übersetzung. Ach so, Dann wäre es sowieso vorbei. Ich unterscheide nochmal, das ist natürlich deine freie Entscheidung. So von meiner Einschätzung her, wie ich dich jetzt kennengelernt habe, glaube ich, es wäre falsch, es morgen zu tun. Nun ist es aber wirklich eine so schwierige Entscheidung und ich möchte nicht, dass wir das nur in 10 Minuten jetzt hier in aller Öffentlichkeit beraten haben. Ich möchte, dass du unbedingt mit meiner Psychologin jetzt noch redest. mit der Elke. Mhm. Und ihr habt dann auch wirklich Zeit und könnt lange bereden und beratschlagen und alles nochmal austauschen. Mhm. Meinen persönlichen Eindruck habe ich dir mitgeteilt. Ja. Mein Eindruck. Es ist kein Rat, es ist mein Eindruck. Mhm. Du legst auf und Elke ruft dich wieder an. Ich werde dich informieren. Das wäre sehr nett. Das wäre sehr nett. Würde ich mich sehr freuen. Okay. Katja, alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Telefonnummer nochmal 0800 5678 111. Faxnummer 0800 5678 110. Wir haben freie Themennacht. Heute Morgen gibt es wieder ein Thema bei uns. Und morgen heißt das Thema Schönheitschirurgie. Schönheitsoperationen. Ich möchte mich mit euch genau darüber unterhalten. Habt ihr so etwas schon gemacht? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Seid ihr froh oder seid ihr bestürzt? Gab es Komplikationen? Würdet ihr es weiterempfehlen? Würdet ihr es raten? Oder würdet ihr sagen, um Gottes Willen, lasst die Finger davon? Das ist das Thema morgen hier bei uns. 1 Uhr Radio ist live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Uwe ist jetzt da. Uwe ist 33 Jahre. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Uwe. Morgen Domian, hallo. Grüß dich. Uwe bist du. Ich bin Domian. Ja, genau. Ja, ist nicht so einfach, dann so zu springen vor so vielen Leuten. Ja, völlig verständlich. Ja, ich freue mich mal mit dir zu reden. Ich habe ein trauriges Thema. Ja. Meine Frau kommt nächste Woche aus dem Knast raus. Mhm. Und sie war 1,5 Jahre im Knast. Mhm. Sie hat einen Banküberfall begangen und ich habe mich darauf gefreut, dass sie jetzt nach Hause kommt, in meine Familie zurück. Ich habe 2 Kinder, ne? Mhm. Und dann hat sie mir mitgeteilt letzte Woche, dass sie sich in eine andere Frau im Knast verliebt hat. Ach. Und sie will nicht zu mir nach Hause, sie will erstmal in eine betreute Wohngruppe. Nicht zu dir nach Hause, nicht zu den Kindern? Nein. Das sind ihre Kinder, das sind eure gemeinsamen Kinder? Ja, unsere gemeinsamen Kinder. Mhm. Wann hast du dir das mitgeteilt? Letzte Woche? Letzte Woche. Mhm. Und ich bin 1,5 Jahre, habe ich sie jede Woche immer besucht. Und du hast nichts davon mitbekommen? Nein, man hat mir auch... Und wie lange läuft das schon im Knast mit der Frau? Bitte? Wie lange läuft das im Knast schon mit der Frau? Ja, so wie ich das jetzt so aus ihrem Gespräch heraus, seit einem halben Jahr. Mhm. Mhm. Bist du insofern auch überrascht, dass sie sich jetzt in eine Frau verliebt hat? Oder war das schon mal Thema, dass sie auch eine, was sie eine bisexuelle Neigung hat? Ja, das ist eigentlich genau der Punkt, wo ich Schwierigkeiten mit habe. Das hat sie mir eigentlich nie mitgeteilt, dass ich mit anderen Frauen auch das vorstellen könnte. Mhm. Also ist es jetzt doppelt schwierig für dich. Einmal diese Sache, dass es sich um eine Frau handelt. Ja. Und natürlich, was noch viel schwerer wiegt, ist, dass sie nicht zu dir und zu euch zurückkommt. Ja, das finde ich auch ganz schlimm, weil... Lass mich nochmal ein bisschen zurückgehen. Ja. Wegen Banküberfall ist deine Frau in Haft gewesen. Sie hat die Fahrerrolle übernommen. Mhm. Und hat weniger bekommen. Die anderen haben deutlich mehr bekommen. Die waren zu dritt, aber ich habe von diesem Banküberfall auch verplant und nichts von gewusst. Also du warst überhaupt nicht in diese ganze Sache... Meine Frau war kaufsüchtig und wir hatten so circa, so ich sage jetzt mal über den Daumen, so 20.000 Mark Schulden. Mhm. So, sie hat immer bei Versanden viel bestellt. Ja. Und ich habe aber die Summe auch klein. Ich habe mir gedacht, wir haben nur 5.000 Mark. Mhm. Und sie wollte wohl dadurch die Schulden wohl ausgleichen. Mhm. Waren die anderen Täter auch Täterinnen? Täterinnen, ja. Es waren 3 Frauen? Ja, 3 Frauen waren das. Freundinnen von ihr? Bekanntschaften. Also du kanntest und kennst die auch? Ich kenne die auch, ja. Aber da musst du doch, wenn man... Und deine Frau hat vorher mit Justiz und mit Straftaten nie irgendetwas zu tun? Nee. Gar nichts. Nee. Du auch nicht? Nee, schon gar nicht. Dann musst du doch aus allen Wolken gefallen sein, als das damals passiert ist, oder? Ja, das war für mich auch ganz schlimm, weil sie hatte auch lange rumgedruckst und eines Morgens kam dann die Polizei. Ich musste zur Arbeit, die Polizei kam rein und haben aber, sie haben erst gut nachweisen können und sie hatte halt weniger bekommen, die anderen haben deutlich mehr bekommen. Wie lange war sie denn noch auf freiem Fuß nach der Tat? Ja, das ist erst rausgekommen ungefähr nach einem halben Jahr. Im halben Jahr. Und wie viel haben die Frauen erbeutet? Circa 200.000 Mark. 200.000 Mark? Ja. Ist dir das denn nicht aufgefallen, wenn dann plötzlich so viel Geld in der Wohnung war, zu Hause? Ja, das hat sie eigentlich ganz gut. Die haben sich das geteilt und im Keller und ich habe davon, ich musste ja immer jeden Tag lange arbeiten und habe das auch nicht so eigentlich mitbekommen. Also ich habe mich einmal gewundert, dass sie halt mal so einen teuren Schmuck mal hatte. Mhm. Und ich kann das ja auch nicht so einschätzen, als man wie teuer sowas ist. Also dann hat die das Geld, ihren Anteil, im Keller versteckt und ist immer in den Keller gegangen, hat sich was geholt, wenn sie was braucht. Ja, ja. Das ist ja abgefahren. Ja, ja, aber ich meine, das ist ja alles noch, jetzt, ich habe mich auch jetzt gefreut, sie kommt nächste Woche raus. Mhm. Ne? Und dann teilst du das letzte Woche erst mit. Das finde ich ganz schlimm. Also, war denn damals eigentlich schon, als die Tat dann rauskam, war da schon eure Beziehung irgendwie auf der Kippe, dass du sagtest, ich kann nicht mit so einer Frau zusammen sein, die sowas gemacht hat? Oder hast du von Anfang immer zu ihr gehalten? Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, da habe ich anderthalb Jahre war sie jetzt im Knast, und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich die Hälfte der Zeit habe ich eigentlich dran geknackt, ne? Mhm. Dass ich dann auch so dachte, machst du weiter, machst du nicht. Und dann haben wir uns aber im Knast dann auch, und wir durften uns im Knast auch lieben, waren also Liebeszellen. Ach so, ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch eine Motivation für dich war, dass da zwei Kinder sind. Ja, eben. Ne, aber auch gegen meine Kindern möchte ich jetzt auch noch nicht sagen, ja. Wie alt sind die Kinder? 3 und 5. Also noch recht klein. Ja. Wie hast du denn darauf reagiert, als sie dir das gesagt hat, dass sie nur eine Frau hat und dass sie nicht mehr zu euch in die Familie zurück will? Ja, ich bin aus dem Gefängnis raus und bin auf dem Parkplatz eigentlich fast zusammengebrochen, ja. Und hab dann 2 Stunden geheult und war fix und fertig. Hast du denn seitdem sie dir das gesagt hat, mit ihr nochmal irgendwie Kontakt gehabt? Ja, denn es ist ja eigentlich hatte ich das eigentlich jetzt vor und ich bin eigentlich seitdem eigentlich unter Schock, ne? Mhm. Also du hast nicht mehr mit ihr gesprochen danach? Ja, ich hab einmal mit ihr telefoniert, aber irgendwie, es war einfach auch von meiner Seite aus, ich bin von dem Schock einfach noch nicht so weg. Verständlicherweise. Hat sie denn irgendetwas über die Kinder gesagt, dass sie das auch so einfach hinnimmt, dann die Kinder nicht mehr zu sehen? Ja, da hat sie mir halt gesagt, dass sie halt, also wie ich das verstanden habe, kommt ihre Mitgefangene, mit der teilt sich die Zelle, die kommt in einem halben Jahr raus. Mhm. Und die stellen sich halt jetzt eine Zukunft vor, und sie hat von den Kindern, ich meine, im letzten Gespräch haben wir über die Kinder jetzt nicht so gesprochen, weil sie hat natürlich jetzt im Vordergrund erstmal ihre Liebe gestellt. Mhm. Und das war für mich auch ganz schön viel alles. Steckt denn dahinter vielleicht sogar die Angst, dass du denkst, sie will dann auch mal die Kinder haben? Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, so weit habe ich jetzt noch gar nicht gedacht. Mhm. Also ich frage mich auch, wo plötzlich, ich meine sicher, wenn man sich dann so mit einer Frau die Zelle teilt, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie kommt das, Domian? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, das ist ja nicht zwangsläufig so, wenn du mit einer Frau, oder wie viele Typen sind auf einer Zelle und werden auch nicht schwul und leben zusammen hinterher, ist ja völliger Blödsinn. Aber ich kann gut nachvollziehen, dass das ein Hammerschlag für dich ist. Ja. Vor allem, wenn du anderthalb Jahre tapfer letztendlich zu ihr gestanden hast, hast sie besucht und dein Leben war ja vermutlich in diesen anderthalb Jahren auch sehr schwer mit den beiden Kindern. Ja. Wie hast du das überhaupt gemacht? Du bist doch bestimmt berufstätig. Ja, ich habe dann auch meine Eltern viel mit eingespannt und habe dann halt auch, bin auch kürzer getreten beruflich und habe einfach gesehen, dass ich einfach mehr mit den Kindern halt, habe einfach auch finanziell kürzer getreten. Mhm. Hast du denn den Eindruck, als sie dir das gesagt hat, dass das so ganz definitiv endgültig ist? Oder ist da noch irgendwie was zu holen, dass sie sich vielleicht doch nochmal anders entscheidet? Oder hat die so ganz klar gesagt, so ist es, ich will auf keinen Fall mehr in die Familie kommen? Ja, das ist, also ich habe eigentlich so vom letzten Gespräch den Eindruck, dass sie sich, also dass es mit der Frau wohl doch was sehr Ernstes ist. Mhm. Und das ist, ich vermute das eigentlich auch, wenn die dir das so sagt, die weiß ja auch, was daran hängt. Ja. Daran hängt deine Liebe, deine Gefühle, daran hängt die Familie, die Kinder. Ja. Ich hoffe mal nicht, dass sie das so leichtfertig einfach dahin sagt. Ja. Letztendlich wirst du da gar nicht viel machen können und bewirken können. Wenn das wirklich ihre Entscheidung ist und sie sich jetzt so entwickelt hat, stehst du natürlich ziemlich verletzt da und traurig da. Sie hat mir ja am Ende des Gesprächs gesagt, das habe ich hinterher so drüber nachgedacht, bleib doch ruhig bei den Kindern. Und dann habe ich das erst gar nicht so auf den Pack gedacht. Und die Kinder hängen so an mir. Mhm. Und dass ich dann vielleicht dachte, ja. Mhm. Also, jetzt ist eine Woche vergangen ungefähr, ne? Ja. Hörst du? Ich würde auf jeden Fall, wie geht denn das? Kannst du sie immer besuchen, wenn du willst, oder? Ja, also nicht jeden Tag in der Woche, aber ich darf an 2 Tagen, so darf ich also einen Tag aussuchen. Ja, ich würde jetzt auf jeden Fall, nachdem du jetzt quasi mal den Schock ein paar Tage in dir sitzen hast, würde ich auf jeden Fall wieder zu ihr gehen und nochmal reden. Ja. Dass sie dir das wirklich nochmal alles genau erklärt. Ja. Um für dich auch nochmal abzuklopfen, wie ernst sie das meint. Ist das wirklich hundertprozentig so? Ja. Und dann soll sie dir auch ins Gesicht sagen, dass sie dich nicht mehr liebt. Frag sie, ob sie dich noch liebt. Ja. Ich vermute, dass sie dich nicht mehr liebt, wenn sie so eine Entscheidung getroffen hat. Aber sie soll dir das ins Gesicht sagen, weil dir das helfen wird, wenn es dir auch noch so weh tut. Ja. Du meinst dann lieber eine schreckliche Nachricht und dann... Ja, finde ich schon. Da kannst du damit leben. Da kannst du dich eher mit arrangieren, sagen wir es so. Ja. Schmerzen wird es dich eh noch lange und schlimm für dich sein. Aber jetzt sitzt ja, jetzt bist du ja wahrscheinlich wie gelähmt zu Hause und dann verstehst die Welt nicht mehr. Ja, das ist echt ganz, ganz schlimm. Und die Kinder lenken mich natürlich auch ab. Mhm. Aber ich sag mal, ich möchte den Kindern das jetzt auch noch nicht so sagen. Nein. Dafür ist jetzt, das ist ja alles noch nicht ganz endgültig entschieden und sie sind ja auch noch sehr klein und sehr jung. Wenn es wirklich so, wann kommt sie genau raus? Ja, das ist also nächste Woche Donnerstag. Nächste Woche Donnerstag schon? Ja. Ja, dann würde ich aber auf jeden Fall so schnell wie möglich die Chance nutzen und nochmal hingehen und mit ihr reden. Mhm. Auf jeden Fall, Uwe. Mhm. Ja. Vielleicht gibt es ja sogar die Möglichkeit, ich weiß nicht, wie das da in dem Knast organisiert ist, dass vielleicht auch ein Gefängnispsychologe dabei sein könnte, der das vielleicht auch so ein bisschen moderiert, euer Gespräch. Ja, vielleicht eine schlechte Idee. Ja, also wenn es da jemanden gibt, den sie gut findet, wo du sagen würdest, okay, lass es doch mal einfach noch eine neutrale Person dazunehmen, fände ich gar nicht so übel, wenn das geht. Aber wenn sie halt als letzten Satz dann so sagt, die Kinder können ruhig bei dir bleiben, ich meine, dann hat das ja auch schon einiges zu sagen. Finde ich schon, ja. Finde ich auch einen harten Satz, will ich dir sagen. Ja. Finde ich auch sehr schlimm, dass eine Mutter von zwei so kleinen Kindern sowas sagt. Ja. Sehr bitter. Ja. Sehr bitter. Ja, das Problem war, wir hatten dann auch so, vor dem, wenn man jetzt im Nachhinein so überlegt, ne, zurückdenkt, wir hatten halt, wenn ich so im Nachhinein, wir hatten vor dem Banküberfall, hatten wir dann auch viele Krisen so gehabt, aber ich habe irgendwie dann auch mal gedacht, das muss eine Ehe, muss ja auch eine Krise mal aushalten können, ja. Als zwei. Ja. Und dann im Nachhinein habe ich dann so gedacht, Mensch, vielleicht war es doch nicht so die richtige Frau, aber naja, natürlich. Mhm. Gut, ist jetzt müßig, in der Vergangenheit rumzustochern. Ja. Geh hin, rede vielleicht wirklich im Beisein noch eines Gefängnispsychologen und versuche dann nicht mit dieser Realität, die dir da um die Ohren gehauen wurde, jetzt dann auch in irgendeiner Weise dich zu arrangieren. Ja. Alles Gute, Uwe. Ja, ich danke dir. Von Herzen, auf Wiederhören. Tschüss. Stefan, 19 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Stefan, um was geht's bei dir? Ja, es geht um meinen Ausstieg aus der rechtsradikalen Szene. Mhm. Um deinen Ausstieg? Ja, um meinen Ausstieg. Bist du schon ausgestiegen? Ich bin schon ausgestiegen, ja. Ich bin vor etwa 4 Monaten bin ich ausgestiegen. Mhm. Wie lange warst du dabei? 5 Jahre etwa. Wie viel? Etwa 5 Jahre. 5 Jahre? Ja. Was war das genau für eine Gruppierung, in der du da warst? Das war eine Skinhead-Gruppierung. Mhm. Durch die bin ich damals, ja, vor etwa 5 Jahren durch jemanden reingekommen. Ich war damals im Heim vor 5 Jahren. Du warst ja 14 Jahre ist alt. Ja, schon. Ja. Bin da, hab da im Heim jemanden kennengelernt, der aus der gleichen Heimatstadt kam wie ich. Mhm. Ich kannte den aber vorher nicht und der war schon in dieser Skinhead-Gruppierung drin und durch den bin ich da mehr oder weniger reingerutscht. Der hat sich da so reingelotst? Ja, der hat gemeint, ja komm doch mal mit und Kameradschaft da und saufen und überhaupt, ne. Ja, was hat dich denn am Anfang, ich meine mit 14 ist man nur wirklich sehr jung, für so eine politische Ausrichtung, was hat dich denn am meisten fasziniert, so diese Kumpelei oder das Saufen? Ich kann es dir ja nicht genau sagen, aber ich denke, es war halt immer das, was gesagt wird, die Kameradschaft, ja. Ja. Man hat mäßig gute Kameradschaft da und die halten zusammen und Spaß und Party und überhaupt, ich denke, das war so das, warum ich da reingegangen bin. Wie viele Leute waren das ungefähr? Ja, das ist unterschiedlich, ne? Also es gab ja dann diese Treffs, diese Plattformabenden und so Zeugs, ne? Mhm. Ich denke ja auf Höchstzahl hier in einem kleineren Kreis, wo wir hier sind, ne? Da kommen wir schon vielleicht auf 100 Leute mal, so in der Höchstzahl. Ne? Wann hast du angefangen auch, oder überhaupt hast du angefangen auch politisch zu denken? Ich denke, ich habe es mir eingebildet, dass ich angefangen habe politisch zu denken. Ja. Ich habe auch Kontakte dann geknüpft gehabt mit der Zeit, als ich 16, 17 war, zur NPD, also zu der ihrer Jugendorganisation, das ist die JN, da kann man ab 14 eintreten, ja. Bedeutet junge Nationaldemokraten. Ne? Was hat dich denn so an den politischen Aussagen am meisten damals interessiert und fasziniert? Ich glaube, es waren irgendwie gar nicht die politischen Aussagen. Ich denke, das will ich mal ganz klar so dazu sagen, so wie ich das mitgekriegt habe. Sind diese Skinhead-Gruppierungen, die sind eigentlich nur ganz stinknormale Schlägertrupps, die diesen Rassenhass und dieses Ausländerfeindliche und dieses NS-Regime als Alibi vorschieben. Mhm. Warst du bei Schlägereien und Ausschreitungen dabei? Ja, da war ich dabei. Ich bin ja auch mehrfach vorbestraft, leider Gottes, durch diesen Scheiß, ja. Was hast du jetzt genau gemacht? Ich habe mehrfache Körperverletzungen begangen. An welchen Personen? Meistens an Ausländern. Mhm. Das heißt, ihr habt den Leuten aufgelauert, ganz klassisch, und habt die zusammengeschlagen oder habt die provoziert oder was habt ihr gemacht? Aufgelauert nicht immer, sagen wir mal so, dann hockt man abends rum, ja, mit 7 oder 8 Leuten, besäuft sich, ne, und dann kommt irgendwann mal die Idee, oh komm, wir gehen, fangen eine Boxerei an, wir gehen einen klatschen oder so, ne. Und dann zieht man halt los, ne? Und das, was halt auch diese feige Art ist, ne? Man sucht sich immer Leute aus, die weniger sind. Ne? Mhm. Also wenn man zu sechst ist, dann schlägt man meistens Leute zusammen, die nur zu zweit oder zu dritt sind, ja, wo man auf jeden Fall Chancen hat, man weiß, man gewinnt. Mhm. Also man kann sagen, es bestand aus Sauferei und aus Gewaltaktionen. Genau. Es wurde genau. Kaum in welcher Richtung jetzt und wie anspruchsvoll nur auch immer politisch sich auseinandergesetzt, das stand gar nicht im Vordergrund. Nee, also zumindest jetzt nicht. Also zumindest jetzt weiß ich, dass das so nicht war. Mhm. Man hat natürlich durch NPD-Sprecher, die ja diese Parolen gekriegt von wegen Ausländer sind scheiße und die nehmen einem die Arbeit weg, was natürlich dann wieder das Paradox an der ganzen Sache war. Ging es denn nur immer um Ausländer oder gab es auch mal ein anderes Thema? Es ging fast nur um Ausländer, ja, um Einig Deutschland und um wir brauchen einen Führerstaat und ja, der Staat ist scheiße und ja, alles ist scheiße und überhaupt. Du sagst, du bist mehrfach vorbestraft. Ja. Wie viel Mal bist du vorbestraft? Das kann ich ja nicht so ganz genau sagen, aber oft genug. Also mehrfach wegen Verwendung Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Mhm. Das bedeutet, ich jetzt in meinem Fall, ich bin rumgelaufen, ich bin in eine Kneipe reingegangen, wo ich Lokalverbot hatte, das wusste ich auch. Diese Kneipe wurde vom Libanesen, glaube ich, geführt. Ja. Der wollte mich da wieder rausschmeißen. Und ich habe dann zu dem gesagt gehabt, nee, das sehe ich nicht ein, dass der mich da rausschmeißt. Ne? Mhm. Bin da auch ihm gegenüber, wollte ich gewalttätig werden. Mhm. Habe ihn dann aber extra provoziert, indem ich die rechte Hand hochgestreckt habe und zum Hitler grüßen, ne? Und dann diese Sieg Heil Hitler-Parole dazu geübt habe. Ne? Ja. Dann natürlich Anzeige gekriegt und da verurteilt worden, da wegen Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Bist du auch wegen Gewaltaktionen verurteilt worden? Ja, ja, natürlich wegen Körperverletzung. Ja, Körperverletzung. Wie schwer hast du... Beihilfe zu Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte mit Körperverletzung. Hast du auch im Lugenknast gesessen? Nein, noch nicht. Ich habe momentan 2 Jahre Bewährung. Ja. Wie schwer hast du Menschen verletzt? Weißt du das? Ich denke, teilweise schon ziemlich. Ne? Mhm. Also, gab es noch Kontakt später zu denen? Hast du noch Informationen bekommen, ob die wieder gesund geworden sind? Oder vielleicht sitzt sogar der eine oder andere noch im Rollstuhl und du weißt es gar nicht? Ehrlich gesagt, hat mich das als nie besonders interessiert. Ne? Aber heute würde es dich interessieren. Ja und nein, weil ich meine, denke, wenn jetzt wirklich sowas ist, dass, wie du jetzt auch gerade sagst, dass da vielleicht einer am Rollstuhl sitzt, ich denke, dann habe ich mein Leben lang vielleicht ein schlechtes Gewissen, daher will ich gar nicht so wirklich wissen. So, jetzt bist du vor 4 Monaten ausgestiegen, aus dieser rechten Szene, aus der Skinhead-Szene. Genau. Nun weiß ich, dass ein Ausstieg aus solchen Gruppierungen immer mit großen Schwierigkeiten verbunden ist. Wie war es bei dir? Bist du so einfach rausgekommen? Allerdings, ja, ich bin ja von einem Tag auf den anderen, wollte ich das nicht mehr. Mhm. Also von einem Tag auf den anderen kann man nicht sagen, ich bin halt von einem Tag auf den anderen raus und ich habe schon vorher... Lass mich das zwischendurch fragen, warum wolltest du das nicht mehr von einem Tag, quasi von einem Tag auf den anderen? Ja, eben, dazu wollte ich gerade kommen. Ich habe angefangen an der Meinung zu zweifeln, weil ich mir gedacht habe, erstens mal lohnt es sich nicht an etwas zu glauben und für etwas zu kämpfen, was es eh nie wieder geben wird. Mhm. Zweitens dann der Hauptgrund, weil ich mir langsam immer mehr klar geworden bin, ich selber denke gar nicht so, ja, weil wenn ich dann irgendwie doch tatsächlich alleine war, ja, also jetzt ohne die Kameraden da in der Stadt rumgelaufen bin oder so, ne, und ich habe dann irgendwelche Ausländer getroffen und die haben mich mal gefragt, was weiß ich, hast du mal Feuer oder so, ja. Ein normaler einer, der wirklich so denkt, ja, der hätte gesagt, verpiss dich, ja. Und ich habe dem Feuer gegeben, ne, und hab da gedacht gehabt, also du bist ja da quasi, Mensch, ne? Ja, du bist ja da also quasi selbst auf die Schliche gekommen. Du hast gar nicht mit anderen geredet, sondern hast so ein bisschen in dich hineingehört oder dich beobachtet und hast dann gesagt, eigentlich denke ich ja ganz anders. Korrekt, ja, genau, so kann man das sagen. Mhm. Und habe dann eben da Schluss gemacht und habe den Leuten nicht gesagt, ich steige aus, ich habe mich halt einfach nicht mehr gemeldet. Stell ich mir übrigens, Uwe Stefan, sehr schwer vor, wenn man so 4 Jahre so richtig in so einer Szene drin war, dann zu so einer Selbsterkenntnis zu kommen. Und sich dann innerlich auch noch zu entscheiden, ich will hier raus, stelle ich mir sehr schwierig vor. Erstmal so der innere Prozess. Domian, da kommt ja schließlich noch dazu, das habe ich jetzt noch nicht erwähnt gehabt, eben durch diesen, kann man sagen, regelmäßigen Alkoholkonsum, der da in diesen Gruppierungen genau zu sich genommen wird, ne, bin ich auch alkoholabhängig und ich fange jetzt auch demnächst Therapie an, ne, gegen Alkohol. Ja. Und da habe ich mir auch gedacht, wenn ich eine Therapie mache, aber ich gehe und ich komme wieder zurück in der Therapie und ich komme wieder in solche Kreise rein, dann war die Therapie für den Arsch. Jetzt solltest du gerade aber noch weiter erzählen, wie schwierig es ist, herauszukommen. Ja, genau. Ich habe mich eben abgesondert, ich habe mich nicht mehr gemeldet bei den Leuten. Ich bin einfach daheim geblieben. Ne? Also jetzt war wirklich mehrere Wochen bei mir in der Wohnung, kann man sagen, wie eigentlich wie Einzelhaft. Ne? Mhm. Ich bin nur noch vor zum Einkaufen gegangen, weil ich da wusste, vormittags rennt da keiner von denen rum. Da geht man vormittags einkaufen. Ich bin ja seit 3 Jahren arbeitslos. Ne? Mhm. Und dann gut, dann kamen welche, ne, die haben dann an der Tür geklingelt, ne, und teilweise auch unten vorm Haus gewartet, so wie ich das von Nachbarn mitgekriegt habe. Ja. Und dann habe ich auch mal eine Tonbandkassette bei mir im Briefkasten vorgefunden, wo von einer rechtsradikalen Band ein Lied mehrfach draufgespielt wurde, wo eben beschrieben wird, was sie mit sogenannten Judasen, also mit Verrätern, die mir machen wollen, ne, oder machen würden. Da kommen so Sachen vor, wie jetzt, ja, ich drücke es mal so gerade aus, wie es gesungen wird, wir schneiden dir die Eier ab und dir gehört nur noch auf die Schnauze geschlagen und hängt und aber ja, da muss man doch richtig Angst kriegen. Ja, also ich denke mal, diese Gruppierung, die ist, ich denke, diese Skinhead-Gruppierung ist verdammt gefährlich. Mhm. Sind vier Monate, die darf man nicht unterschätzen. Ja. Aber jetzt sind 4 Monate vergangen, es ist ja nichts passiert, es gab keinen Übergriff. Nein, ich habe allerdings auch Polizei eingeschaltet gehabt. Ich hatte da die Kripo angerufen gehabt und habe die eingeschaltet, dass falls irgendwas passieren sollte, dass ich da sofort irgendwie jemand habe. Bist du denn jetzt immer noch in deiner Wohnung oder bist du umgezogen? Ich bin jetzt noch immer noch in meiner Wohnung. Du bist in deiner Wohnung. Hast du im Moment immer noch Angst oder denkst du, das hat sich jetzt ein bisschen beruhigt? Sagen wir mal so, ich gehe jetzt nicht alleine in die Stadt oder sowas. Mhm. Also Sachen meide ich. Aber die haben sich in den letzten Wochen nicht mehr bei dir gemeldet? Nee, da ist relativ ruhig geworden. Da ist zum Glück relativ ruhig geworden. Ja. Also du sagst, dass du arbeitslos bist, seit einiger Zeit schon, dass du Alkoholiker bist, aber jetzt eine Therapie in Aussicht hast. Korrekt, ja. Das ist ja schon mal eine ganz wichtige... Nicht eine Aussicht, das ist bestätigte Sache. Ne? Ist bestätigte Sache. Hat sich auf ein Kontaktgespräch und allen Scheiß. Gibt es Pläne, was du danach dann machen wirst? Ich will erstmal eine Therapie machen und dann gucken, dass ich erstmal so gesagt gesund werde. Ne? Mhm. Vielleicht wäre es auch ganz gut, Stefan, wenn du aus der Stadt oder in dem Ort, wo du wohnst, wenn du nach der Therapie gar nicht mehr dahin gehen würdest. Ja, da habe ich ja auch schon vorher indirekt für gesorgt, weil ich gesagt habe, ich möchte eine Therapieeinrichtung haben, die weiter weg ist. Also nicht gerade 5 Kilometer von hier weit weg ist, genau, die wirklich weiter ist. Und das habe ich auch gekriegt. Und da wird man dann sehen. Hast du einen Wunsch, was du gerne lernen möchtest danach oder machen möchtest? Ich habe ja wirklich keine Ahnung. Momentan echt noch keine. Ja, gut. Jetzt ist erstmal wichtig, dass du wirklich davon wegkommst und vor allen Dingen, dass die Therapie dann auch erfolgreich anschlägt. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich hohen Respekt vor dir habe. Höchsten Respekt. Wenn man mit 14 Jahren da reingerät und 5 Jahre durch diese Mühle läuft und dann aus eigener Entscheidung heraus und aus eigener Wahrnehmung das dann schafft, finde ich gut. Wirklich. Respekt, Hut ab. Ich bin froh, dass ich endlich traue. Und ich glaube, so wie du drauf bist, so wie du mir jetzt auch rüberkommst, dass du die nächsten schweren Schritte, die werden auch schwer werden noch, die Therapie. Ja, das glaube ich. Dann wahrscheinlich noch irgendwie eine Ausbildung zu machen oder Schulabschluss. Aber das wirst du auch schaffen, bin ich sicher. Ich glaube, dass du ein starker Typ bist, vom Charakter her. Ja, da bin ich gar nicht so sicher. Doch, ich finde es wirklich ganz toll, was du geschafft hast. Und drücke dir alle meine zur Verfügung stehenden Daumen, dass die weiteren Schritte auch klappen, Stefan. Jawohl, danke schön. Alles Gute. Eine Frage habe ich noch. Kannst du mir eine Autogrammkarte zusenden? Mache ich. Dafür legst du auf und wir rufen dich an wegen der Adresse. Alles klar. Okay. Gut. Und deine Sendung ist echt toll. Ne? Danke. Weiter so. Danke, Stefan. Und schönen Gruß noch an dein Team hin. Mache ich. Richtig aus. Okay, tschüss. Melanie, 22 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Melanie. Um was geht's bei dir? Ja, es geht darum, dass ich gerne meinen Ex-Freund zurückhaben will, wo die Mutter vor 2 Wochen Schluss gemacht hat. Wie bitte? Die Mutter hat bei euch Schluss gemacht? Ja, die Mutter von ihm. Wie bitte? Was ist denn da? Was ist denn da los? Ja, das ist ganz blöd gelaufen. Wir haben uns halt wohnt weiter weg, kam immer am Wochenende zu mir. Wie lange wart ihr denn zusammen? 14 Monate, eine Woche und ein Tag. Ach, du hast es genau gezählt. Ja, so in etwa, weil... Wie weit entfernt habt ihr oder wohnt ihr? Es sind ungefähr so 160 Kilometer. Geht ja noch. Ja, meine Mutter hat ihn auch oft abgeholt oder nach Hause gefahren. Du wohnst bei deinen Eltern noch? Ja, genau. Und er wohnt auch bei den Eltern noch? Nee, er hat eigentlich eine Wohnung mit seinem Bruder zusammen, aber in der Woche ist er auch bei seiner Mutter, weil er direkt in der Stadt arbeitet und er wohnt außerhalb und früh anfangen muss, um 5 morgens manchmal schon. Ist er auch in deinem Alter? Ja, der ist ein Jahr jünger, also 21. Anderthalb, um genau zu sein, der wird im Februar 21. Hör mal, und jetzt hat die Mutter hat Schluss gemacht? Die Mutter hat gesagt, pass auf Junge, Schluss aus, du fährst nicht mit Melanie. Sie hat das zu mir gesagt, an dem Dienstagabend vor 2 Wochen. Ach, zu dir? Ja. Wie hat sie sich denn ausgedrückt? Er hat zu mir gesagt, wir haben uns halt gestritten und dann waren Sachen vor Feuer vorgefallen und er hatte dann vorher mit ihr geredet, aber die Sachen, die da vorgefallen waren, die waren geklärt und dann haben wir auch schon längst darüber geredet und dann hat die Mutter zu ihm gesagt, ja, Seine Mutter hat meinen Sohn als Alkoholiker betitelt, ich lasse mein Kind nicht als Alkoholiker betiteln und habe ich nicht gesehen. Und es wäre jetzt Feierabend und ich verbiete dem hier zu dir zu fahren. Tja, und wenn er das macht, dann darf er seine körperbehinderte Schwester nicht mehr sehen. Und er hat sich dann noch dran gehalten, oder wie? Mehr oder weniger. Also er hat sich immer jetzt, also er hat sich letzte Woche einmal, wo die Mutter wahrscheinlich nichts von weiß, gemeldet. Und heute auf meinem Brief hin, bis heute habe ich den kaum verstanden, weil das Telefon von, da war er bei seinem Vater und da war das Telefon nicht ganz in Ordnung. Man konnte ihn leider kaum verstehen. Wie steht er denn dazu, dass er ist ein erwachsener junger Mann von 21 Jahren, dass seine Mama entscheidet, mit wem er zusammen sein darf oder nicht? Wie steht er dazu? Ne, er war schon immer so, er hat sich irgendwie immer wenig getraut, irgendwie Großes zu sagen. Vor allem jahrelang hat die Mutter sich nicht um die Söhne quasi gekümmert. Ja, und jetzt funkt sie dazwischen. Wie hast du denn überhaupt reagiert, als die das zu dir gesagt hat? Na, da habe ich gesagt, ja, was das denn soll und ich möchte ihn doch nochmal sprechen an dem Abend. Und dann wollte sie mir gar nicht mehr ans Telefon geben. Sie wird das jetzt verbieten, es wäre jetzt Feierabend. Krasse Geschichte, Melanie. Ja. Krasse Geschichte. Aber was ich noch krasser finde, also ich finde das Verhalten von der Mutter unglaublich. Das hat die überhaupt nicht zu machen, sich so ins Leben von euch und von ihrem Sohn einzumischen. Aber ich finde auch ausgesprochen enttäuschend, wenn dein Freund oder dein Ex-Freund, wollen wir hoffen, dein Freund, wenn der sich beugt und wenn der das mitmacht, dass der nicht auf den Tisch haut und sagt, hey, pass mal auf, Mama, wir haben guten Draht miteinander, aber du bestimmst nicht, mit wem ich zusammen bin. Das finde ich schlimm, dass er nicht mehr zu dir steht und er sich auf deine Seite schlägt, wirklich. Ja. Bist du da nicht, ich wäre, wenn ich du wäre, äußerst enttäuscht. Ich wäre wütend auf die Mutter schon natürlich, aber ich wäre noch trauriger und empörter und zorniger auf meinen Freund. Ja, zornig, nicht einfach traurig und enttäuscht. Ja. Weil du kannst ja gar nicht viel mehr jetzt machen. Du hast einen Brief geschrieben? Ja. In dem Brief hast du wahrscheinlich nochmal geschrieben, dass du gerne mit ihm zusammen sein möchtest, dass du ihn lieb hast und so weiter. Genau. Ja. So. Und jetzt ist er am Zug, jetzt muss er was machen. Du machst dich ja zum Hampelmann, du kannst ja gar nicht, du kannst ja nicht betteln. Ja, ich habe ihn auch gefragt, ob in dem Brief wir nochmal reden können oder so. Und dann hat er angerufen, aber du konntest ihn kaum verstehen. Genau, und er hat mich auch nicht großartig verstanden. Und er hat nur, ich habe nur das so großartig verstanden, dass er meinte, ja, wegen dem Reden, er bräuchte erstmal Zeit. Er bräuchte erstmal Zeit. Das heißt also, es steht gar nicht in Aussicht, dass er zu dir kommt in der nächsten Zeit. Nee. Schlimm, Melanie, schlimm. Traurig, enttäuschend, aber weißt du, wenn dem wirklich so sein sollte jetzt, dann zeigt das aber auch sehr, was für ein Charakter der Typ hat. Dann zeigt das wirklich, dass mit dem nicht viel los ist. In all deinem Schmerz musst du dir das vor Augen führen, dass du da jemanden geliebt hast, der wirklich nicht so ein Rückgrat hat. Vor allen Dingen, der nicht wirklich zu dir steht. Der lässt dich jetzt fallen. Das musst du dir so klar machen. Auch wenn es jemand ist, den du sehr lieb hast. Aber der behandelt dich jetzt wirklich ganz, ganz, ganz schlecht. Und der behandelt dich nicht so, als würde er dich lieben. Offensichtlich liebt er dich nicht. Sonst würde er anders drauf sein. Er hat mehr Angst vor der Mama oder ordnet sich der Mutter unter oder weiß ich was. Du kannst nicht, ich würde dir raten, jetzt nichts mehr zu machen, weil du machst dich ja lächerlich. Naja, er meinte heute nur jedenfalls, ich soll ihm nochmal einen Brief schreiben. Die Logik habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber nun gut, wenn du es gar nicht anders kannst, manchmal tut man ja verrückte Sachen im Liebesschmerz und Dinge, die vielleicht auch nicht so ganz vernünftig sind. Einen Brief vielleicht noch, ja. Einen kurzen. Okay. Aber dann ist aber auch Schluss. Und dann in dem Brief musst du ihm aber auch danach klar machen, dass er jetzt am Zug ist und dass du eigentlich von ihm einen klaren Standpunkt erwartest. Und nicht von wegen, ich brauche Zeit und so. Wenn er dich liebt, soll er zu dir kommen und zu dir stehen. Das kannst du in den Brief vielleicht nochmal reinschreiben. Bettel nicht um Liebe, sondern zwinge ihn zu einem klaren Standpunkt. So, und wenn er dann immer noch nicht drauf reagiert, dann schieß ihn in den Wind, Mensch. Dann, ja, weiß ich nicht. Ich habe noch in den letzten Brief gefragt, ja, warum also, was seine Mutter damit zu tun hatte. Meine Mutter, und dann habe ich ihm halt geschrieben, dass seine Mutter damit nichts zu tun hat und dass meine Mutter damit nichts zu tun hat. Das ist eigentlich eine Sache zwischen uns. Ja, genau so sehe ich es. Dass andere vielleicht ihre Meinung äußern können und sagen können, aber im Endeffekt müssen wir es halt selber wissen. Genau so sehe ich es auch. Und das ist auch die gesunde, normale Art, so etwas zu sehen und zu regeln. Also Melanie, warte mal noch vielleicht ein paar Tage, dann schreib ihm vielleicht dann noch einen Brief und dann ist aber auch Schluss. Und dann wirst du traurig sein, das ist auch verständlich, aber dann musst du dir, ich sag's nochmal, das hilft einem so ein bisschen über die Traurigkeit hinweg. Da musst du dir vor Augen halten, dass der nicht zu dir steht und dass das ein schlechter Charakterzug ist und dass er dich nicht liebt. Du meinst, ich soll ihn auch nicht um eine Freundschaft tragen, oder? Nein, nein. Nein, nicht betteln. Mach dich nicht kleiner, mach dich nicht zu klein. Das hast du gar nicht nötig. Der hat sich jetzt schon so mies verhalten. Er müsste darum bitten, dann lass uns da Freunde sein, nicht du und nicht alle. Weißt du, dann hat das so einen Eindruck, wenn ich schon nicht das Stück Kuchen kriege, bitte, bitte ein Krümelchen. Mach es nicht, mach es nicht. Dann sei radikal und sag Schluss aus, das war's. Na, das ist nicht einfach. Nee, ich weiß, ich weiß. Alles Gute dafür. Ja, danke. Tschüss, Melanie. Tschüss. Tschüss. Tina, 45 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo Tina, guten Morgen. Ja, es geht bei mir geht es nicht besonders gut. Und zwar geht es darum, ich bin körperbehindert. Ich habe auch schon sehr viele Operationen hinter mir in meinem Leben. Was für eine Körperbehinderung hast du? Ich habe eine Skoliose und bin daran auch operiert worden. Das ist aber auch schief gegangen. Erklär mal, was das ist. Das ist eine Wirbelsäulenverkrümmung. Und ich habe also einen ziemlich heftigen Puckel auch. Okay, das war eine meiner ersten Operationen. Jetzt geht's eigentlich darum, okay, es ist also viel an Operationen bei mir gewesen. Und seit vielen Jahren habe ich auch mit der Schilddrüse zu tun. Das ist immer schlimmer geworden. Die Ärzte haben mir eigentlich schon vor 2 oder 3 Jahren gesagt, ich sollte das operieren lassen. Ich habe es nicht gemacht, weil ich die letzten Jahre immer mehr Angst vor Narkose habe, vor allem. Wie viel Mal bist du schon in deinem Leben operiert worden? Insgesamt 10 oder 11 Operationen. Und noch eine Frage zu der Wirbelsäulenverkrümmung. Hat das zur Folge, du sagst, du hast einen Puckel. Ja. Hat das auch zur Folge, dass du nicht richtig gehen kannst oder im Rollstuhl sitzt? Im Rollstuhl sitze ich nicht. Ich habe nach der ersten Operation im Rollstuhl gesessen, weil dort Nerven verletzt wurden. Habe aber Gott sei Dank wieder laufen gelernt. Ja. Und ich habe zwar eine Verkürzung in den Beinen, aber ich kann doch relativ gut laufen. Gott sei Dank. Und ja. Aber du bist gesundheitlich eben schwer angeschlagen. Ja, ich bin auch psychisch krank. Ich habe auch jetzt die letzten 3 Jahre als 2 stationäre Therapien gemacht und auch ambulant. Und die letzte Therapie stationär war dieses Jahr im März. Ja. Und danach ging es mir eigentlich relativ gut. Die Klinik sagte mir dann, die Psychosomatik, dass ich doch die Schilddrüse machen lassen sollte, sehr dringend, weil es wohl schon, die sagten, lebensgefährlich ist, wenn ich warte noch. Ich konnte meine Angst nicht überwinden. Jetzt geht es mir vom Unterleib her sehr schlecht. Ich wurde jetzt vor 2 Tagen ins Krankenhaus eingewiesen. Doch sollte dann halt ein kleiner Eingriff gemacht werden. Und ich bin furchtbar in Panik geraten, obwohl ich weiß, es ist nur eine Kleinigkeit. Und die haben viele Untersuchungen gemacht und auch Blut abgenommen. Dann hat sich auch herausgestellt, dass meine Schilddrüsenwerte extrem hoch sind. Das Herz rast. Und die haben gesagt, dass sie mich also nicht operieren können, weil das Risiko zu hoch ist, dass ich denen auf dem OP-Tisch liegen bleibe. Ach so. Ja, und was kann man da machen, damit sich die Werte etwas stabilisieren, um dann operieren zu können? Ich habe jahrelang auch regelmäßig Medikamente eingenommen, sehr hohe Dosis. Und die Werte sind nicht runtergegangen. Jetzt sagt man mir, ich sollte ganz dringend die Schilddrüse operieren lassen und ich habe furchtbare Angst und Panik. Ja, aber offensichtlich, du hast ja gerade gesagt, man kann sie im Moment gar nicht operieren, weil der Gesamtzustand nicht stabil genug ist. Ja, also es sollte dieser kleine Eingriff am Unterleib gemacht werden und selbst diesen Eingriff machen die nicht. Die haben mir geraten, dass ich also erst die Schilddrüse versuche mit Medikamenten, aber das wird wahrscheinlich nicht klappen. Ich versuche jetzt trotzdem, gehe zum Arzt. Aber ich weiß, dass die Schilddrüse ein großes Problem ist, weil ich kriege auch immer schwerer Luft. Ich bin auch psychisch jetzt sehr angeschlagen, mir geht es sehr dreckig. Mein Gott, dann bist du wirklich eine sehr, sehr schwer kranke Frau. Eine sehr schwer kranke Frau. Es gibt Schlimmeres, aber mir geht es echt dreckig und ich habe jetzt, ich habe zwar 2 Freundinnen. Ich wollte gerade fragen, wie du so lebst. Du hast keine Beziehung, du bist nicht verheiratet, oder? Nein, ich bin ganz alleine. Ja. Und bist du vermutlich auch Rentnerin, weil du nicht arbeiten kannst. Richtig, bitte. Ja. Mhm. Ich bin jetzt in Erwerbsunfähigkeit, Rente. Du bist auch wahrscheinlich viel alleine, ne? Oder? Ja, es hat sich jetzt die letzten Monate verbessert. Ich habe sehr liebe Menschen kennengelernt, bin dadurch nicht mehr so viel alleine, aber dadurch, dass es mir halt jetzt sehr schlecht geht, habe ich das Gefühl oder ich denke, dass ich diese Menschen sehr belaste. Und eine Freundin von mir, die, ja, ich denke, sie macht sich sehr große Sorgen und sie meint es gut und ja, es macht mir ein bisschen Druck, weil sie es gut meint. Lass das doch machen. Vielleicht hat sie auch Angst um mich. Und ich schaff's. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ich weiß, dass ich auch immer weniger Luft kriege, die kleinste Anstrengung. Und ich denke mal, langsam können das die Leute auch nicht mehr hören dann halt. Ne? Ja. Jetzt hast du mich hier heute angerufen. Ja. Habe ich das ja so richtig verstanden? Letztendlich auch mit der Frage, was soll ich jetzt machen? Soll ich mich operieren lassen? Wie soll ich mich weiter verhalten? Ist das richtig so? Ja, ich wollte jetzt antworten. Ich meine, natürlich kann mir niemand diese Entscheidung abnehmen, weil ich habe Angst. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe oder ob ich bei der OP liegen bleibe. Ich habe, also auf der einen Seite wünschte ich könnte morgen gehen und hätte es hinter mir. Dass es mir auch besser ging. Auf der anderen Seite habe ich ganz, ganz furchtbare Angst. Verständlicherweise. Ja. Tina, hast du da richtig gute professionelle Ansprechpartner? Ein Professor, der sich in Sachen Schilddrüse sehr, sehr gut auskennt, der dich gut berät, der abschätzen kann, wie, wann man einen Eingriff vornehmen kann und so weiter? Eigentlich nicht. Ich hatte einen sehr guten Arzt, wo ich fast 24 Jahre war. Der hat aber Anfang des Jahres aufgehört und siehst du, das wäre ja vielleicht einen neuen Arzt auch suchen erst. Ja, ich habe fast den Eindruck, dass du das selbst so ein bisschen, du weißt, dass da eine schwere Schilddrüsenerkrankung ist, bist aber nicht aktuell in richtig guten medizinischen Händen. Ich finde, ne, das ist doch ein Schritt, den du unbedingt einleiten musst. Ja. Dass du in eine Universitätsklinik oder ich weiß nicht, zumindest irgendwo hingehst, wo man sich wirklich gut auskennt mit dem Problem. Dass du dich da ordentlich beraten lässt, dass du vielleicht auch erstmal stationär eine Weile da bleibst. Ja. Ich weiß nicht, was man alles machen kann, bis die sagen, okay, jetzt ist das Risiko in Kauf zu nehmen, es besteht kein großes Risiko für eine Operation. Ja. Aber ich habe so ein bisschen Angst, dass du da zu Hause bei dir sitzt und dass du dich auch immer verrückter machst und immer mehr Angst hast und in Panik gerätst. Ja, das ist das Problem bei mir auch. Ja, das ist ja ein Teufelskreis, da musst du raus, da musst du... Das ist es eben. Also durch die letzten 3 Wochen geht es mir wirklich psychisch sehr schlecht. Ich war heute noch bei einer Freundin und ja, aber ich denke, also, ich kann es auch nicht mehr hören. Nee, klar, da muss dann ja auch, es muss ja auch was passieren jetzt. Ja. Es muss jetzt irgendwas passieren. Ich habe das jetzt so verstanden, dass medizinisch, körperlich diese Schilddrüsengeschichte das Schwierigste ist, das Vordringlichste. Ja, ja. So, also muss da jetzt was eingeleitet werden. Du bist eine sehr redegewandte Frau, das habe ich jetzt schon gemerkt. Das heißt, du kannst ja am Telefon schon mal recherchieren, wo ein guter Spezialist ist, ja. Der sich auskennt. Kannst versuchen, einen Termin zu machen. Kannst aber auch bitten, wenn du so eine gute Freundin hast, dass die dir etwas behilflich dabei ist. Ja. Also ich finde, dass jetzt einfach diese medizinische Sache ganz, ganz schnell aufs Gleis, auf die Schienen gebracht werden muss. Damit du in den nächsten Wochen oder nächste Woche vielleicht sogar schon bei einem wirklichen Fachmann einen Termin hast. Ja. So, und wenn der dir sagt, wir machen das und das und das und dann ist das Risiko wirklich nicht mehr groß und danach geht es ihm körperlich besser, dann musst du es machen. Ich weiß, dass ich im Grunde genommen irgendwo jetzt wirklich eine Entscheidung, weil ich habe auch Angst gekriegt, als die mir sagten, dass selbst ein kleiner Eingriff... Ja, das würde mich auch sehr hellhörig machen. Ja, ja, ja. Das heißt, das macht mir schon jetzt Angst. Aber jetzt frage ich dich wirklich noch, warum hast du das noch nicht in die Wege geleitet? Warum bist du da nicht initiativ geworden bisher? In Sachen Schilddrüse, meine ich. Ja, ich weiß nicht, die Reha-Klinik hatte mir auch jetzt, als ich nach Hause ging, Ende Mai, die haben mir wirklich gesagt, sofort ins Krankenhaus, am besten noch gestern. Ja. Und ich habe auch gesagt, ja gut, ich mach, wollte auch immer, aber ja, meine Angst war halt größer als dieser... Verstehe, es ist die Angst. Umzusetzen. Es ist die Angst und du hast große seelische Probleme im Moment auch und dann ist man auch irgendwie wie gelähmt und kann vielleicht auch nicht, dann setzt man sich nicht mal so locker ans Telefon und ruft irgendwelche Kliniken an. Ne? Ja. Das kann ich schon verstehen. Das Problem ist im Moment, ich ziehe mich jetzt halt auch immer mehr zurück, ja. Ich habe auch einfach Angst, diese Freundinnen zu sehr belasten. Ja, ja. Und das muss alles jetzt, das muss aufgebrochen werden. Dieses Verhalten muss irgendwie jetzt, das muss verändert werden. Ich sage dir von meiner Seite aus nochmal, dass ich finde, nach dem, was du mir geschildert hast, dass das absolut Wichtigste ist, dass du in gute, so schnell wie möglich in gute medizinische Hände in Sachen Schilddrüse kommst. Ja. So. Und ich möchte, dass du jetzt nochmal mit meiner Psychologin redest. Ja, okay. Ne? Dass sie dich auch nochmal vielleicht ein bisschen stabilisiert und dir nochmal ein bisschen Mut macht. Alles Gute und wirklich von Herzen gute Besserung, Tina. Danke, Domian. Auf Wiedersehen. Das ist klasse. Tschüss. Tschüss. Dennis, 19 Jahre alt. Ja, hallo. Schönen guten Morgen. Ja, Dennis hier. Dennis, ja. Und was willst du? Mein Thema, meine Mutter ist vor 3 Tagen gestorben. Mhm. Ich bin gerade 19 Jahre alt. Ist deine Mutter plötzlich verstorben? Ja, eigentlich schon plötzlich. Ich meine, sie hat einen Tumor im Kopf. Mhm. Einen ziemlich großen. Das war zwar schon ein bisschen länger bekannt, aber seit einem Monat wusste ich halt, haben sie gesagt, dass wir uns langsam auf den Tod vorbereiten. Wie alt ist sie geworden? 49. 49. Hast du noch Geschwister? Ich bin Einzelkind. Und habt ihr in einer Familie gewohnt, der Vater, die Mutter und du? Ja, ja. Es ist sie vor 3 Tagen verstorben? Ja, genau. Und wie fühlst du dich jetzt? Was geht in dir vor im Moment? Ja, ich fühle mich natürlich überhaupt nicht gut, ganz klar. Das ist eine Frage. Ich habe meine Mutter verloren. Ich kenne mich schon seit meinem Leben lang. Ich wurde aus ihr geboren. Und warst du dabei, als sie gestorben ist? Ja. Mit meinem Vater war ich dabei. War sie bei Bewusstsein bis zum Schluss? Sie war am Ende noch, also ich war nicht jetzt an ihrem Todespunkt, war ich nicht mehr da. Aber noch ein paar Stunden unmittelbar davor war ich noch bei ihr. Ja. Hast du mit deiner Mutter in den letzten Wochen oder Tagen darüber gesprochen? Ja, eigentlich noch die letzten Stunden. Die letzten Stunden? Konnte sie noch, naja, noch ein bisschen reden, weil das ging noch in Ordnung. Ja. Hat sie was darüber gesagt, was sie sich wünscht, wie du weiterleben sollst oder was sein soll, wie du dich verhalten sollst? Ja, sie sagte nur halt, dass wir das schon schaffen, also mein Vater und ich, dass halt das Leben so ist und das verstehe ich auch. Tausende von Menschen oder Kinder sterben am Tag wegen Hungernot und ich meine, es ist zwar heftig, trifft meine Mutter, aber ständig sterben Menschen und jetzt kommt es halt mal ziemlich nah an einen ran, aber eigentlich, ne? Sie sagt dann noch, sie hat uns lieb und es trifft halt die Menschen, die es treffen soll. Und das war halt die letzten Worte, so wirklich der Inhalt. Ja. Jetzt steht die Beerdigung an. Ja, Beerdigung ist jetzt 3 Tage später. Hast du Angst davor? Ja, schon. Auf jeden Fall. Hat deine Mutter Wünsche geäußert, wie sie das haben möchte? Meine Mutter hat noch gesagt, dass wir die Beerdigung auf jeden Fall fröhlich feiern sollen. Also, dass wir auf jeden Fall nicht so trauern. Aber das ist sie war auch immer eine fröhliche Frau, also immer gut drauf. Und sie meinte, wir sollten auf jeden Fall nicht so in schwarzen Kleidern zur Trauer gehen. Das war echt ihr Wunsch. Sie meinte, kommt so angezogen, wie ihr sonst seid, meinetwegen Hawaii-Hemden, egal so. Aber ich meine, das kann man ja vielleicht noch machen, aber ja, fröhlich sein können. Da lege ich auch Wert drauf, auch wenn meine Verwandten in schwarzen Kleidern kommen und ich mir dann doof vorkommen muss. Ich komme auf jeden Fall in bunten Sachen. Also, das werde ich dir noch erfüllen und ich werde auch auf jeden Fall an diesem Tag noch ein bisschen Spaß haben. Das wünscht die sich. Wobei das schon sehr schwer ist. So traurig das ist. Ja, das stelle ich mir sehr schwer vor. Sehr schwer, aber ich will diesen letzten Wunsch noch irgendwie erfüllen, weil ich denke mal, dass sie noch auf mich runterschaut. Hast du die letzten Tage, Nächte überhaupt schlafen können? Nein. Nein. Was hast du so gemacht, tagsüber? Tagsüber, ja. Ich habe mich mit Freunden getroffen. Und nicht mit denen drüber geredet, aber natürlich versucht, ihn für mich abzulenken und versuchen, irgendwie davon wegzukommen. Aber es klappt nicht wirklich, sobald ich zu Hause war. hat es mich immer wieder so richtig eingeholt und ich denke mir, kommt mich nicht mehr bewegen. Kannst du mit dem Vater darüber reden, über deine Traurigkeit? Auf jeden Fall. Das ja. Gutes Verhältnis. Ja. Auch so, kannst du auch weinen vor ihm? Ja, natürlich. Wir haben zusammen geweint. Das geht. Das ist auch richtig gut für mich. Das tut mir gut. Lieber Dennis, die Sendung jetzt hier ist gleich zu Ende. Ich bitte dich mal aufzulegen und wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Ja, okay. Ja, okay, bis gleich. Alles klar, danke. In der Technik Gudrunhausen. Bis morgen. Tschüss.